und herzlich willkommen zu Wechselzone Podcast. Mein Name ist Lukas, aber ich bin nicht alleine. An meiner Seite ist mein geschätzter Podcast-Kollege Adrian. Hallo. Ja, ich würde einfach mal sagen, wir erzählen mal ein bisschen, warum wir den Podcast machen und auch natürlich was über uns und was wir so bis jetzt gemacht haben. Ja, so klang das damals ungefähr, ne, genau vor einem Jahr. Damals. Da waren wir noch jung und unerfahren in solchen Sachen und ja, heutzutage klingt das anders. Genau, jetzt sind wir nur noch jung. Ja, genau, das war heute vor einem Jahr haben wir unsere erste Episode rausgebracht. Ja, somit ist das heute unsere Geburtstagsfolge. Dazu heißen wir euch herzlich willkommen. Ja, Episode 50. Ja, das auch noch. Nicht nur Geburtstag, sondern auch eine Runde. Ja, wir haben es zwar so ein bisschen getrickst, damit es hinkommt, aber so ist das. Ja, heute lassen wir das Jahr Revue passieren so ein bisschen und tun noch ein bisschen nach vorne blicken, was so kommen könnte noch. Aber nur anteasern, da wird hier nichts verraten. Wir haben noch viel, viel vor. Ja, genau. Also wie der Luca sagte, ja, wir machen so ein bisschen Saisonrückblick und eine kleine Saisonvorschau auch auf unsere Wettkampfsaison. Da gehen wir auch noch mal ein bisschen drauf ein. Ja, legen wir mal los, würde ich sagen. Lukas, du bist ja jetzt extra hier aus dem schönen Montabaur wieder nach Gießen gekommen. Wie ist es in den alten Gefilden wieder? So schön war es da jetzt auch nicht und so schön ist es hier jetzt auch gerade nicht. Das Wetter ist, ich glaube, also für mich persönlich, ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal schon erwähnt habe oder auf also danach im Gespräch mit Daniel, also jetzt dieses Nieselwetter, dieses Regenwetter, das ist das Schlimmste für mich. Also es gibt nichts Schlimmeres, als dass ich gehe lieber im Schnee, wo es richtig dick runterkommt, laufen oder raus, als jetzt hier in so einem kalten Regen. Das ist irgendwie mich so, ja, ist nicht mein Wetter, muss ich sagen. Apropos Laufen, was macht Training? Momentan gar nichts. Also ich glaube, ich habe schon seit einer Woche nichts gemacht. Ich habe wieder mal so in kleinen Zwischenphase, wo ich ein bisschen Zeit hatte, mal ein bisschen Krafttraining gemacht, aber auch nur so ein bisschen rudimentär, würde ich sagen. Aber ansonsten, ich glaube, das letzte Mal auf der Rolle war ich vor einer Woche oder so, oder eineinhalb, wie es fast, ich weiß nicht mehr. Ja, ich glaube, letzten Dienstag oder sowas war ich. Ja, aber momentan echt viel, viel Stress und nichts zu tun. Viel Stress und nichts zu tun ist eine gute Kombination. Zu wenig Zeit, um irgendwas strukturiert oder überhaupt mal zu trainieren. Ja, also ich bin noch am Überlegen, ob ich an einem Silvesterlauf teilnehme, der ist im Montabaur. Das wird ein spontanes Ding, wenn ich mal Bock habe. Aber ansonsten, ja, in der Arbeit haben wir gerade sehr, sehr viel zu tun gehabt, weil wir müssen, sag ich mal, die Arbeit von nächster Woche wegkriegen, damit wir dann quasi frei bekommen. Und deswegen auch da viel zu tun. Und ja, so die letzten Tage auch mal ein bisschen mit der Freundin unterwegs gewesen, waren Weihnachtsmärkte unterwegs auch, was man zu dieser Jahreszeit auch mal macht. Aber andererseits denke ich mir auch mal ganz gut, immer ein bisschen so die Seele baumeln lassen, wird nämlich ein sehr hartes nächstes Jahr. Und bei dir so? Aber Moment, jetzt muss ich nochmal kurz darauf eingehen. Sehr hartes nächstes Jahr in Bezug auf Wettkämpfe oder jetzt so allgemein gesehen? Nee, wenn dann eher auf Wettkämpfe allgemein gesehen, kann man das ja jetzt nicht sagen. Kann man nicht vorhersehen. kann man ja gar nicht vorhersehen, beziehungsweise jetzt habe ich auch so viel noch nicht geplant, dass ich jetzt wüsste, so wie letztes Jahr, also, beziehungsweise dieses Jahr, da sind wir noch umgezogen und so, da stand ja schon damals in Planung alles. Also dieses Jahr ist sowas nicht geplant, also wird eher ein bisschen ruhiger, aber dementsprechend werde ich meine Ziele ein bisschen höher setzen als letztes Jahr, jetzt mal auf dem Marathon gesehen, und dann ja, werde ich noch mehr drauf trainieren müssen wahrscheinlich, deswegen von daher werde ich wohl dazwischen nicht so viel Zeit haben, mal ein bisschen frei zu machen vom Training, deswegen jetzt ganz gut momentan. Okay, hast du schon mal irgendwie so ein Deadline, so, okay, bis hier lasse ich mir noch Zeit und keine Ahnung, von mir aus jetzt so, erste geht's los, so dieses typische, weißt du, so, Neujahr, erste fange ich an zu trainieren. Ich meine, du hast es ja in der letzten Folge schon gesagt, du willst in Rotterdam starten. Hast du da jetzt irgendwie schon eine Idee, wann du damit beginnen willst? Ich meine, sollte schon irgendwann im Januar sein. Ja, also ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen strukturlos weiter trainieren. Ich will morgen ein bisschen laufen, wenn das Wetter einigermaßen es zulässt. Ansonsten werde ich doch die Rolle nehmen, denn ich möchte meine neue Uhr mal ausprobieren. Die ist jetzt, gestern habe ich sie abgeholt und da wollte ich sie mal ausprobieren. Das ist ja der Sinn der Uhr. Ja. Deswegen, ja. Also deine Garmin Odyssee ist somit zu Ende. Du hast deine Garmin jetzt. Genau, ich habe dieses Kapitel hinter mich gebracht. Jetzt geht's ans Lernen dieser Uhr. Und ja. Das ist schon ziemlich viel, was man da machen kann. Und ich muss mich da echt mal auseinandersetzen. Also ich hatte schon längere Zeit keine Uhr mehr und davor die Suunto und die war ja nicht so halbwegs. Okay. Annähernd so wie die jetzt hier. Ja, und um auf deine Frage zurückzukommen, also nicht am 1.1., aber die Woche drauf, also ich weiß gar nicht, was ist, 6., 7. so um den Dreh, dann will ich wieder ins Training einsteigen und ja, das ist so der Plan. Und dann wird es Rotterdam. Es wurde auch mal nachgefragt, sag ich jetzt mal, warum ich jetzt nicht woanders starte, wie zum Beispiel Hannover oder so. Das hat einen ganz starken Grund und das ist, meine Schwester hat dort in der Nähe von Rotterdam sich jetzt eine Ferienwohnung gekauft und das ist alles schon abgeklärt und wir können da rein für das Wochenende und das ist so eine ganz kostengünstige Methode, da hinzufahren, den Rotterdam-Marathon mitzunehmen und ja, dementsprechend. Aber darüber hinaus, man muss ja auch sagen, du verbindest ja Reisen gerne auch mit Marathonläufen, oder? Ich meine, das ist ja so, glaube ich, so dein Ding, wenn ich jetzt mal für dich sprechen kann, dass du halt gerne mal, was weiß ich, mal so durch die Weltgeschichte rumreist und auch hier und da mal ein Läufchen mitnimmst. Ja, ich habe dir halt Rotterdam empfohlen, weil ich finde auch, die Stadt ist cool. Ja. Oder? Liege ich damit richtig? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, du bist ja selber schon gelaufen und wir hatten auch schon ausgiebig darüber gesprochen, ne? über den Marathon. Aber ja, ich habe mir auf jeden Fall so ein Ziel gesetzt, einen Auslandsmarathon nächstes Jahr und einen hier in Deutschland. Der in Deutschland wird wahrscheinlich der Münchner. Das muss ich aber nochmal alles abklären. Aber zeitlich gesehen wird es wahrscheinlich das der Marathon, den ich hier in Deutschland machen will. Und ja, was ich dann für eine Zeit da angehe, muss ich mal schauen. Na gut. Bis dahin ist ja noch jede Menge Zeit. Ja, und dann habe ich noch so 2-3 andere. Auf jeden Fall wollte ich nochmal einen Triathlon machen. Aber darauf kommen wir ja noch mit unserer Saisonvorschau. Bevor ich jetzt hier zu weit abschweife, jetzt erzähl du mal. Hab schon ziemlich viel erzählt. Wie es dir gegangen ist seit der letzten Folge, viele Tage sind nicht sehr gut. Sehr gut. Also seit der letzten Folge ist sehr viel passiert. Unter anderem haben wir jetzt auch Star Wars gesehen. Ja, dazu möchte ich jetzt nichts sagen, aus mehreren Gründen. Wir können ja einen Spoiler-Talk nach der Episode machen, aber. Genau. Übrigens, nur mal kurzer Eindruck, ich habe den jetzt gestern zum zweiten Mal gesehen. Okay. Naja, dir hat er auch gefallen, also ich war da jetzt nicht so begeistert, um da jetzt irgendwie nicht allzu viel zu verraten. Ja, ansonsten trainingstechnisch, es läuft. Ja, ich war sogar mal laufen letzten Sonntag. Und jetzt also ganz spontan, nö, ganz okay. Also war okay, ich hatte einfach Bock drauf und ich glaube, so werde ich das erstmal halten. Also wie gesagt, das Schwimmen ist mir viel wichtiger, das Radfahren mit Training Road macht Spaß und ja, ich würde jetzt wahrscheinlich auch mal verstärkt so das Laufen mal so mit einbauen, so ab Januar, aber spielt nach wie vor nicht so eine große Rolle. Die Einheit an sich, ja, war nur eine kurze, ich glaube knapp 6 Kilometer bin ich gelaufen oder was. Ja, war ganz easy, hat Spaß gemacht, ja. Mehr gibt es eigentlich nichts zu sagen. Ja, so viel zu mir. Das Training läuft. Also bei mir dreht sich mehr so um, also vieles um das Coaching. Das macht momentan richtig Laune. Aber dazu komme ich dann auch später. Da erzähle ich vielleicht noch mal ein bisschen was. Ja, gehen wir vielleicht noch mal auf unsere abgelaufene Saison drauf ein. Wie verlief sie für dich? Wie würdest du jetzt deine Saison jetzt mal resümieren? Wie lief's? Bist du zufrieden? Also musst du eigentlich, du hast ja eine persönliche Bestzeit nach der anderen geballert. Jetzt nicht nur auf der Marathonstrecke, sondern dein Zehner zu Beginn des Jahres, der war ja eigentlich auch ganz gut. Genau, das Projekt 42 läutete quasi mein Jahr ein. Das war, glaube ich, Ende März, Anfang April, so um den Dreh. Hier nochmal sehr vielen Dank an Frank, der mir da, der mich da unterstützt hat bei dem Lauf. Und es ist halt, sag ich, immer was anderes, dann mit jemandem, sag ich mal, die Zeit anzugehen. Und der einen auch hilft da. Und das ist halt, glaube ich, viel wert. Das war es auch in Köln damals mit Daniel. Es ist halt einfach leichter, sag ich mal, sich auch mal ein bisschen abzulenken von der Zeit auch. Und man guckt zwar auf die Uhr, wie ist die Pace und so, aber größtenteils haben wir uns halt auch unterhalten. Auch mit Frank damals haben wir uns auch unterhalten. Eher so ein bisschen dann halt taktisches als jetzt hier Smalltalk zu halten. Dafür war auch jetzt nicht so viel Zeit und wir sind ja auch schon am Limit gelaufen. Das war ja schon damals ein Wahnsinnstempo. Aber das war so, dass der Beginn einer sehr guten Saison für mich. Und bis auf einmal krank habe ich es komplett durchgezogen, hatte keine Wehwehchen, keine Beschwerden. Nur mal jetzt da mal kurz stehen zu bleiben. Das Projekt 42 war halt schon sehr cool für mich und auch der Lauf rund ums Bayerkreuz kann ich auch empfehlen. Ist ein echt cooles Teil. Ich glaube, du warst auch schon mal mitgelaufen, ja, vor Ewigkeiten. Mehrmals, ja. Vor Ewigkeiten, quasi, wenn man mal einen Zehner laufen möchte, oder ich glaube, da gibt es auch Fünfer. Oder Härchenlauf, Härchen mit Hund. Es war ein cooles Teil. Deine Saison hat die ja ein bisschen später angefangen und ist ein bisschen schwieriger vonstatten gegangen, wenn man jetzt so ein bisschen an den Triathlon denkt. Ja, wobei, ich muss sagen, ich habe die Triathlons genossen. Ich meine, ich habe ja dieses Jahr insgesamt 4 Wettkämpfe vielleicht gemacht. Das war wirklich nicht viel, so auf der Wettkampffront sozusagen, aber ich hab sie alle genossen. Kinzigmann hatte wirklich diese Schwimmen beim Kinzigmann, sowas habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Und ich mache das ja schon eine Weile, das war wirklich wirklich der Hammer. Aber selbst da fand ich auf dem Fahrrad war ich wirklich sehr fit. Das hat mir sehr gut gefallen. Challenge Heilbronn später so als das Highlight des Jahres eigentlich für mich war halt auch ein Rennen, was schon lange auf meiner To-Do-Liste stand und hat auch mega Bock gemacht. Die Strecken hatten alle drei was für sich. So die ganze Gegend um Heilbronn ist auch wirklich sehr schön, muss man sagen. Und auch der Wettkampf an sich hat sehr viel Spaß gemacht und ist empfehlenswert. War natürlich nicht ganz einfach beim Laufen. Das Schwimmen und das Radfahren war ich voll im Soll, so wie es sein sollte. Beim Laufen bin ich ein bisschen eingegangen aufgrund der Wetterverhältnisse vor allem, würde ich sagen. Plus, ich habe natürlich auch einen Fehler begangen, also so einen typischen Anfängerfehler und bin einfach viel zu schnell losgelaufen, so die erste Runde. Und das hat sich natürlich auch hinten raus auch gerecht. Aber das war ja auch aufgrund der fehlenden Wettkampfpraxis. Hat ja seit Jahren schon kein Triathlon-Wettkampf mehr gemacht. Aber alles in allem sehr, sehr coole Veranstaltung und dann als zweites Jahreshighlight sozusagen dann der Vulkantrail, was sich auch nicht so ganz einfach gestaltet hat mit den Knieschmerzen im Vorfeld, die ich mir dann in Frankreich zugezogen habe. Aber selbst da lief es ganz gut, unter den Top 10 gelaufen und eine Zeit verbessert vom letzten Jahr. So gesehen kann ich nicht meckern. Allerdings muss ich sagen, der Vulkantrail und das Training darauf sind auch so ein bisschen daran schuld, würde ich sagen, dass ich jetzt momentan nicht laufe, weil ich einfach da irgendwo wirklich vor allem bei dem Wettkampf da so mental in so einen Bereich reingelaufen bin, wo ich einfach gar keinen Bock mehr hatte aufs Laufen danach. Also ich hatte wirklich die Woche danach und da wollte ich noch nicht mal ans Laufen denken. war schon nicht ohne, ja. Aber was richtig cool war, dieses Jahr war das Training an sich, das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Er hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, wieder sehr strukturiert halt für die Mitteldistanz sich vorzubereiten, die erste Saisonhälfte. Und dann umzuswitchen auf das Traillaufen für den Vulkan Trail. War sehr abwechslungsreich wie gesagt, war richtig schön. Ich hatte auch das Vergnügen, da jetzt in Frankreich, in Südfrankreich, so die Trails zu erkunden und so. Ja, und ich muss wirklich sagen, also das ist auch so, natürlich sind die Wettkämpfe auch so irgendwo das Sahnehäubchen, aber also so das Training, ne, so für sich, das ist so das, worauf ich wirklich sehr viel Wert drauf lege. Ne? Also das ist, gehört irgendwo auch zu mein Lifestyle, sag ich da. Das hat dieses Jahr einfach richtig, richtig gut gepasst. Also das hat wirklich Spaß gemacht. Ja, nichtsdestotrotz, also wie gesagt, also es gab auch Schattenseiten, also wie schon angesprochen, das Training für Vulkan Trail, das hat wirklich sehr viel mentale Kräfte auch gekostet, vor allem auch dann der Wettkampf danach, weil die Knieschmerzen, die waren schon nicht ohne. Hab mich zum Glück jetzt so da rauskuriert, aber so die Lust am Laufen, die kommt erst ganz langsam. Die kommt, aber kommt langsam. Ja, dieses Jahr steht auch unter dem Zeichen das Knie. Ja, so ziemlich, ja. Wobei das Knie ist halt einfach auch so meine Achillesferse, wenn man das so sagen kann. Also wenn ich im Laufe der letzten Jahre irgendwo eine Verletzung hatte, dann war das zu 90% mein Knie. Also von daher. Ja, mal nicht vergessen, hast jetzt quasi deine Saison mal schnell abgefertigt. Na gut, waren ja auch nur ein paar. Ja, also auf die Wettkämpfe müssen wir gar nicht großartig einzugehen. Also da haben wir ja auch einzelne Episoden dazu gemacht und mal reinhören. Wer Lust hat, da jetzt irgendwie so von genaueres von unseren Wettkämpfen zu hören, einfach mal sich die einzelnen Episoden raussuchen und da kann man jetzt genaueres reinhören, ja. Theoretisch haben wir sie ja alle so beschrieben. Genau. Ja, aber ja gut, wir hatten ja dann noch eine Staffel gehabt mit dem Daniel, der seinen ersten Triathlon-Erfahrungen gesammelt hat. Was kann nicht, wie es bei ihm steht, aber noch mal irgendwann hier einen Triathlon alleine mal machen will. Mal schauen, vielleicht nächstes Jahr, wenn er mal wieder oben auf ist und nichts Besseres zu tun hat im Sommer, da ist er im Laufen mal ein bisschen weniger. Ich glaube nicht, dass der Daniel den Triathlon macht. Ja, weiß man nicht. Vielleicht müssen wir wieder mal zu einer ausfänglichen Aussage hier. auf jeden Fall war bei mir dann das einzige negative Erlebnis. Wir wollten ja auch nochmal eine Staffel machen in Neuwied mit zwei Freunden. Aber dass wegen der so die Grippewelle umgegangen ist, hat das nicht stattgefunden für uns. Ja, und dann war bei mir noch der Halbmarathon im Koblenz, wo ich dann auch mal meine Zeit ein bisschen verbessert habe. Und dann kam schon der Kölner, wo mir das Training auch wieder sehr viel Spaß gemacht hat, da darauf hin zu trainieren. Es war sehr kurzweilig und sehr, sehr kurz. Ja, es war wirklich sehr kurz, aber dafür hat dann das Ergebnis dafür gesprochen, dass es gereicht hat. Obwohl mir dann noch immer noch ein langer Lauf weggebrochen ist, da wo ich dachte, okay, ob das doch noch was werden kann. Es war, muss ich auch sagen, hinten raus, also bei Kilometer nach Kilometer 32, vielleicht war auch irgendwas, weiß ich nicht, in Daniel ging es ja da auch nicht so gut. Ich glaube 35 war es bei ihm, da fing es dann an und wurde schwer und ganz im Gegensatz zum Florenza-Marathon vor ein paar Wochen, wo eigentlich alles bis aufs Wetter super gepasst hat und ich keine Beschwerden hatte und nix und Was würdest du als so dein, ja, so Moment des Jahres, sage ich mal, sportlich gesehen, was würdest du da benennen? Also was muss jetzt gar nicht unbedingt ein Wettkampf sein, kann natürlich sein, aber ja, so, wenn du jetzt mal so zurückblickst, sagst, ja, das war so mal richtig, richtig geil, das hat gepasst. Fällt dir da was so spontan ein? Ja, also eigentlich kann es ja nur Florenz sein, weil das war ja das, wovor ich vor 1,5 Jahren ungefähr, bevor ich mich angemeldet habe, da wo die Idee entstanden ist, das war ja das, da am Start zu stehen. Noch nicht mehr der Lauf, da am Start war es ja sogar noch trocken, also von daher hatte ich da ja Glück, am Dom da zu stehen und mit den ganzen Leuten, und das war schon, ja, eigentlich das Highlight für mich, und das war auch das. Ich habe ein Foto gemacht von mir, ein Selfie am Dom. Und das habe ich mir schon ein paar Mal angeguckt, das Foto, und das finde ich echt ganz cool. Das war echt richtig eine schöne Erinnerung, dort gestanden zu sein, sag ich jetzt mal. Und ich würde mal sagen, wenn jemand, sag ich mal, eine Stadt hat, die es im Urlaub vielleicht angetan hat oder so, sei es Mallorca zum Beispiel, die haben auch bestimmt einen wunderschönen Marathon oder einen Halbmarathon, einfach mal mitlaufen. Das ist einfach, ja, man kann es einfach nur empfehlen, da mal gelaufen zu sein, ne? muss ich echt sagen. Also das hat mir sehr imponiert, und das sieht man ja auch daran, dass ich nächstes Jahr wieder einen Auslandsmarathon machen will. Ne? Also das war jetzt kein negatives Erlebnis, obwohl das Wetter jetzt zum Beispiel nicht gepasst hat. Aber trotzdem hat es mir so viel Spaß gemacht, dass ich sage, ja, ich will nächstes Jahr auf jeden Fall nochmal was machen. Und ja, selbst wenn ich sagen würde, irgendwann nochmal ein Florenz-Marathon, würde ich auf jeden Fall ja, dabei sein. Das war so meins. Gut, ich meine, einen Wettkampf in Ausland zu machen, das ist ja immer irgendwo eine coole Geschichte. Ja, es hat ja auch so ein bisschen was vom Abenteuer. Ne, das ist ja, es ist halt nicht so alltäglich. Ne? Also ich meine, in Deutschland, egal ob das jetzt Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt ist, ja, das ist alles. Die Abläufe sind gleich. Die Abläufe sind gleich, und ja, das verläuft, sage ich mal. Vor allem je südlicher man hier runterkommt in die südlichen Länder, umso wie soll ich sagen, also das, ich meine, die Mentalität der Leute ist ja ganz anders. Du hast es ja selbst beschrieben, ne? So, die Italiener, die haben da die Ruhe weg und keine Ahnung, singen da irgendwelche Kampflieder, wenn sie da jetzt den Marathon starten, und ja, also andere Länder, andere Sitten, ne? Also das ist schon immer ganz cool. Also mir hat es auch in Rotterdam, obwohl ich da ein DNF stehen habe, hatte Marathon da auch sehr viel Positives, habe ich da rausziehen können für mich. Auch die anderen Dinger, die ich in der Vergangenheit im Ausland gemacht habe, also das, wenn man sich da so zurückerinnert, dann war das einfach nur cool. Ja. Es ist, wie du auch sagst, eine Herausforderung. Also man muss erstmal sich das anmelden, an sich ist ja schon eine Herausforderung, da muss man nochmal zum Arzt laufen. Das sind solche Sachen, die kennt man von hier gar nicht. Dann ist das natürlich, sag ich mal, nicht so wie hier. Hier geht man irgendwo hin und man weiß, wo man hinzugehen hat. Ja, man weiß, wo die Anmeldung ist. Egal, ob ich jetzt schon mal in Hamburg-Marathon gelaufen bin oder nicht. Ich würde sofort herausfinden, wo das ist. Das war in Florenz ja gar nicht so. Ich musste erstmal alles, ich kam da rein, da war so ein Riesen. Einfach nur die ganze Halle voll mit Essex gestanden, und dann musste ich erstmal gucken, okay, wo ist denn jetzt die Anmeldung? Dann habe ich sie gefunden, und dann dachte ich, das wäre es schon, ja, aber nee, das war es noch nicht. Da hinten ging es halt nur weiter. Es waren zwar keine Stände, sondern einfach nur Marathon-Werbung, aber trotzdem war das, ja, da muss man sich auch mal ein bisschen durchfragen und gucken, ja, weil, sag ich mal, wenn ich jetzt hier irgendwo bin, ja, du siehst dann halt mit auf einen Blick, okay, da ist eine Messe oder sowas. Wenn du jetzt irgendwo anders bist, wo du jetzt auch vielleicht die Sprache nicht kennst oder man steht halt vielleicht nicht auf Englisch, dann ist das halt alles wirklich, ja, also anders. Alles in allem einfach nur empfehlenswert wirklich in Ausland mal einen Wettkampf zu machen. Aber was war denn dein Highlight? Ich habe mehrere. Also ich habe nicht nur einen, wie gesagt, schon mal alleine, wenn ich jetzt so mal einfach mal so zurückblicke, ist alleine schon mal das Training, ne? Also das hat wirklich, also das würde ich sogar höher stellen als die Wettkämpfe, die ich gemacht habe, weil ich habe in einem nicht einfachen Jahr hier privat, sag ich mal, weil meine Frau sich auch beruflich verändert hat und so weiter, und meine Kids auch sehr ambitioniert Fußball spielen, und ich versuche die da immer so gut es geht zu unterstützen. Und dann noch mal wirklich ein Training hinzulegen, mit dem man wirklich sehr, sehr, also zufrieden ist, und wo man sieht, okay, es läuft, man ist auf der richtigen Seite. Das hat Spaß gemacht. Und wie gesagt, die zweite Jahreshälfte war nachher sehr lauflastig, viele Trailläufe, viel auf dem Hausberg gewesen, dort auch so ganz wilde Einheiten gemacht. Das war schon ganz cool. Das ist das, und vor allem auch Südfrankreich, ne? Also das war vielleicht so das Highlight für mich, ne? Also da dort zu laufen, also die Natur dort, also ist der Hammer. Also das würde ich vielleicht so als das Highlight schlechthin so benennen wollen. Das war wirklich sehr, sehr cool. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, so wettkampftechnisch war der Licher Triathlon ein mega Gaudi, das muss ich schon sagen, obwohl das Wetter, es war, oder vielleicht gerade deshalb, ne, es war wirklich ein Schweinewetter. Es hat ja wirklich zum Cross-Triathlon wirklich gepasst. Genau, es war ein Cross-Triathlon, es war Cross-Triathlon-Wetter, es war richtig, richtig geil. Also die Radstrecke hat mega Bock gemacht, obwohl bei den Verhältnissen weit unter den Möglichkeiten geblieben, muss ich mal wirklich sagen, weil es einfach anders nicht ging bei dem bei dem Matsch. Das war auch ganz cool, aber ja, also alles in allem muss ich wirklich sagen, dass so wie ich die Saison so trainingstechnisch gestaltet habe und so weiter, dass das so an sich war so für mich das Highlight, ja. Ich finde, man sollte das auch nicht unterschätzen, wenn man jetzt halt auch Familie hat und auch so, sag ich mal, Schichten wie du jetzt, dass du halt wirklich einen 3-Tages-Rhythmus Schichtveränderung hast und dann noch halt nur nebenbei zu trainieren, dass man jetzt ein Ultralauf hinbekommt, das ist halt auch, sag ich mal, etwas, ja. Wobei das mit dem Ultra ging ja aufgrund der Knieschmerzen dann doch. Ja, okay, nicht. Aber bin dann doch jetzt irgendwie Marathon gelaufen. Aber weißt du wolltest ja. Du hast ja drauf klar, trainiert, meine ich ja. Im Endeffekt drauf trainiert, aber was ich da jetzt höher bewerte, ganz ehrlich, ist das Training für die Mitteldistanz für Challenge. Weil da habe ich wirklich teilweise auch so in der Woche 13, 14 Stunden trainiert und das habe ich schon wirklich seit einer Ewigkeit nicht mehr getan und dachte eigentlich, das wäre überhaupt nicht möglich, ne? Und aber wirklich, wenn man will, wenn man jetzt irgendwie nicht stundenlang irgendwie vorm Computer sitzt und soziale Medien da jetzt irgendwie abcheckt und da stundenlang irgendwie hängen bleibt und so, dann da ist ja schon zeitlich einiges möglich, schon alleine dadurch und aber auch so, ich habe die Arbeitswege zu habe ich jetzt auch mit Training verbunden, ne, auf dem Fahrrad oft, aber auch laufenderweise. Einfach mal, das ist ja auch das, was mich beim Coaching was mir beim Coaching so viel Spaß macht, ist einfach zu gucken, ne, was hat der Athlet, wie läuft sein Leben ab, ne, ist er ledig, hat er Familie, wie viel Zeit hat er, und da drumherum ein Training aufzubauen, das den Athleten so glücklich macht, sage ich jetzt mal, und auch die Ergebnisse dann so hinten rauskommen, die auch gut sind und den Athleten zufriedenstellen. Das ist so die Herausforderung, die mir da wirklich sehr viel Spaß macht, ja. Und das war auch so mit meinem Training so, ja. Ja, das ist auch, sag ich mal, richtig cool. Ich kenne ja die Trainingsart schon von den vergangenen Jahren, die wir eigentlich schon jetzt darauf hinarbeiten, mich jetzt hier noch schneller zu machen. Und das hat ja bisher immer geklappt. Bis jetzt hatte ich noch nicht den Einbruch, sag ich jetzt mal, dass mir irgendwie so schlecht ging oder dass, also ich hatte immer ein bisschen Glück gehabt, sag ich mal so. Also es war von daher ganz cool, aber wie es halt dieses Jahr trainertechnisch bei dir ein bisschen auch nach oben ging, hat ja auch ein bisschen was mit Podcast zu tun, denke ich. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und dazu meine Frage an dich, was hat denn der Podcast für dich oder dir gebracht, womit du gar nicht gerechnet hast? Also ich würde sagen, was mich wirklich sehr überrascht hat, ist, ich meine, in der Zeit, wo wir unser Podcast rausgebracht haben, kam auch kurz davor, kurz danach, auch viele andere Podcasts. Und da hat man wirklich sehr viel neue Leute kennengelernt, sehr viele coole Leute und Athleten auch, die auch das gleiche Hobby haben und auch die Vorliebe auch für Podcasten. Und das fand ich echt sehr cool. Das habe ich so in der Masse nicht erwartet, ne? Und Das, ich muss schon sagen, so in den vergangenen Jahren haben wir wirklich sehr viel coole Leute über den Podcast kennengelernt, aber auch nicht nur die Podcaster an sich, sondern auch die Zuhörer. Wir haben jetzt auch jede Menge Zuschriften bekommen, E-Mails, Nachrichten, und auch da haben wir wirklich sehr coole Leute kennengelernt. Auch über die Interviews. Wir haben ja auch einige Interviews gehabt. Auch da Athleten kennengelernt, die man wahrscheinlich so ohne Podcast da so gar nicht irgendwie dran gekommen wäre oder so. Ja, ich erinnere nur auch an Charles Franzke zum Beispiel, ein Interview, was du geführt hast. Oder mit Vincent ist ja ein Athlet hier aus Gießen und man trifft ihn ja schon mal bei Wettkämpfen. Aber es war auch so sehr cool, ihn etwas näher kennenzulernen. Oder vergiss den Uwe nicht, den mal ein bisschen näher kennenzulernen. Genau. Ja, nee, also das, weißt du, so, wir haben einfach so in den letzten Jahren durch den Podcast sehr viel coole Leute kennengelernt. Und das war so das Ding, was ich so in der Masse nicht erwartet habe, aber wirklich sehr, sehr, sehr cool ist. Ja, ja, ich finde auch gerade diese Interaktion, am Anfang war es ja noch ein bisschen ruhiger und so, man hat ganz selten mal eine E-Mail bekommen, jetzt wird es immer mehr, und das ist ja auch das Coole daran, manche Leute erzählen halt auch so ein bisschen ihre Geschichte, beziehungsweise fast jeder, der uns schreibt, erzählt so ein bisschen, ja, ich mache das und das und momentan will ich das und das machen oder ich will zum Triathlon und euer Podcast, und das ist halt sowas. Ja, wenn ich dir jetzt ins Wort falle, aber kein Problem, dafür ist er ja da, der Podcast. Aber weißt du, das Ding ist, und das Coolste, was ich gehört habe, ist, und das haben wir schon ein paar Mal gehört, ist, Jungs, ihr habt mich echt zum Triathlon gebracht. Und ich meine, hey, also was gibt's echt Cooleres, als wenn wir die Leute dazu motiviert bekommen, irgendwie einen Triathlon zu machen oder überhaupt einen Wettkampf zu machen oder überhaupt mit dem Sport anzufangen. Ja, also ich muss sagen, ja, das hätte ich, glaube ich, nie für möglich gehalten, dass sowas mal passiert. Aber da ganz besonders, also ich will jetzt keinen hervorheben, aber ich glaube, als der Flo vom Schnaufcast das geschrieben hat, da dachte ich, also er hat selber einen Podcast und läuft selber und jetzt schreibt er uns, dass er von, weißt du, das, ja. Also er macht ja selber ein strukturiertes Training und sag mal, dass er jetzt sagt, ja, ich habe mal Bock jetzt und denkst du, ein Triathlon zu machen, ja, und dass das quasi dann uns schreibt, dass es durch uns auf diese Idee kommt, das fand ich irgendwie richtig geil, irgendwie, weißt du? Aber gut, es gab auch andere, will ich jetzt hier gar nicht unterschlagen, die uns das auch geschrieben haben und auch hier durchs Gewinnspiel da Leute mitgemacht haben und die Möglichkeit nutzen wollten, vielleicht mal ein Triathlon zu machen. Vielleicht wäre es halt ihre Disziplin das Laufen gewesen, aber trotzdem dieses Feeling. Und einfach mal reinschnuppern. Ja, einfach, ja. Weil selbst Daniel ist ja auch gelaufen beim Licher, aber trotzdem hat er ja noch dabei, das Schwimmen stand da ja noch dabei und hat quasi mit mir mitgelitten und dann... Mit ihr mitgefroren hatte. Ja, das auch. Aber trotzdem ist es ja, man ist halt dabei, man ist ein Teil davon, man ist ein Teil eines Teams und das ist halt auch, ja, auch etwas, was man nicht hoch genug hängen kann, sag ich jetzt mal, weil einfach auch wenn die Leute da draußen Bock haben auf einen Triathlon, aber es trauen sich nicht zu schwimmen oder sowas oder sind noch nicht gut genug, wollen aber trotzdem einen machen, dann gibt's immer noch genug Leute, bestimmt auch irgendwo in Foren oder auch hier, man kann uns bestimmt auch mal ansprechen, ob wir Bock auf irgendwas, auf eine Staffel haben oder einer von uns, wenn ihr nur einen von uns mögt. Dann, gibt, glaube ich, genug, die selber mal eine Staffel machen wollen. Ich persönlich kenne auch jede Menge, die gerne lieber Staffel machen und anstatt einen kompletten Triathlon selber, weißt du? Staffel hat ja auch was an sich. Ja. Ist ja auch eine coole Geschichte, habe ich auch zu Genüge gemacht und immer wieder ein Spaß, ja, auf jeden Fall. Ja, so viel mal zu unserem Rückblick auf das jetzt langsam aber sicher zu Ende gehende Jahr. Wenn wir jetzt kurz auf 2018 gucken, Rotterdam steht bei dir an, hast du dich schon angemeldet? So gut wie, okay. Ja, also ich habe jetzt, muss ich sagen, erstmal Geschenke gekauft. Das war schon erstmal an erster Stelle. Ich habe jetzt alles. Also es kommt. Ja, ich hab noch mal geguckt, bis wann ich mich anmelden muss, bis die nächste Steigerung kommt. Und das ist bis zum 31.12., also bis dahin werde ich mich auf jeden Fall angemeldet haben. Und ehrlich gesagt, habe ich auch, als ich auf dem Weg hierher war, ist mir das wieder eingefallen, dass ich eigentlich ja schon mich hätte anmelden wollen. Und ja, also das wird die Tage auf jeden Fall passieren, wenn nicht nächste Woche spätestens. Das... Und außerdem, hast du schon irgendwie außerdem was vor? Weißt du ungefähr, wie du deine Saison gestaltest? Willst du jetzt irgendwie wieder Schwerpunkt aufs Marathon setzen und sich da weiterhin verbessern? Oder hast du überhaupt Pläne für nächstes Jahr? Oder willst du das erstmal so auf sich erstmal zukommen lassen alles? Es gibt zwei Dinge, die feststehen, sag ich mal, für mich persönlich. Und das ist einmal Rotterdam. Also so ein Frühjahrsmarathon und ein Herbstmarathon. Und der Herbstmarathon, wie gesagt, wird wahrscheinlich München sein. Das ist halt noch nicht zu Hause abgeklärt, abgesegnet worden. Da muss ich erstmal einen Schein einreichen und dann muss es abgenickt werden. Ja, also das, ich würde es gerne machen, weil München ist eigentlich so der einzige, der mir passt dieses Jahr. Alle anderen... ich hätte gerne vielleicht Bremen gemacht, aber ich glaube, das passt wieder gar nicht vom Datum her. Warum Bremen? Ja, ich weiß nicht, reizt mich irgendwie Bremen zum irgendwie. Ja, ich weiß nicht, man hat doch... Ich muss dir ganz ehrlich sagen, also so Bremen-Marathon habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Nee? Also ich zum Beispiel auch... ich meine, die haben bestimmt einen Marathon, aber ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie so ein kleineres Ding ist, oder? Ja, weiß ich nicht. Also so groß wie Köln wird es bestimmt jetzt nicht sein. Also es ist vielleicht, sag ich mal so, wenn Köln, Berlin, Hamburg, Frankfurt, München so die A-Liga sind, dann wird Bremen wohl die B-Liga sein mit Mainz. So würde ich jetzt mal so tippen. Ja, wobei Mainz ist schon, gehört schon wahrscheinlich zu den Top Ten in Deutschland, würde ich mal sagen. Ja, klar, aber ich würde Bremen jetzt nicht unbedingt viel weiter drunter ansiedeln. Aber trotzdem, sag ich mal, wenn du jetzt in Kategorien, also die ich genannt habe, natürlich A und dann drunter so die B-Liga. Zum Beispiel, ja, ich bin halt ein komischer Kerl, muss ich sagen. Ich habe auch zum Beispiel einen Marathon, der spukt mir im Hinterkopf rum, das ist der in Freiburg. Ja. Da würde ich zum Beispiel auch gerne mal. Der gehört aber auch zu den Besseren in Deutschland. Ja, ja, aber das ist halt, das ist so, was ich halt im Kopf habe. Ja. Aber wie gesagt, Bremen passt okay, einfach also, nicht. Ich habe einfach nur mal geguckt, weil einfach dieses Jahr vom Terminlichen bei mir vieles nicht passt. Ja. Und da wird entweder Berlin, aber ehrlich gesagt, ich habe auch gar keinen Bock, mich dafür anzumelden. Das will ich vielleicht nächstes Jahr machen. Also nächstes Jahr, also übernächstes Jahr, 2019, eventuell Berlin. Und dann würde ich natürlich auch Hamburg versuchen mitzunehmen, damit ich dann endlich die ganzen vier voll habe. Und dann kümmere ich mich um andere. Aber alles in allem liegt bei dir nächstes Jahr wieder der Schwerpunkt auf den Marathon, um da wieder deine Zeit weiter runterzudrücken. Ja, ist ja ein offenes Geheimnis, dass ich gerne so Richtung 3 Stunden anpeile. Am besten noch 2:56, 30? Wie war Uwes Zeit nochmal? Nein, Quatsch. Nee, also unter 3 Stunden wäre schon ein Traum schlechthin, weil, also ich, wenn ich mir mal zurückdenke an vielleicht 2 Jahre, lass es mal 3 Jahre sein, und ich hätte da niemals gedacht, da war ich froh, weil ich den Marathon 4 Stunden gelaufen habe, unter 4 Stunden, hätte ich niemals gedacht, dass ich irgendwann mal Ambition hegen würde, mal einen Marathon unter 3 laufen zu wollen, ja, und das, ich finde, so wie es halt gerade läuft, ist halt eine Möglichkeit da, es schaffen zu können, und warum soll ich das halt nicht nutzen, deswegen bleibe ich da jetzt dran, und wenn ich die 3 Stunden geschafft habe, sollte irgendwann mal, dann gucke ich weiter, ob ich es noch weiter drücken will oder weiter dranbleibe oder mich vielleicht so andere Sachen orientiere, weil ich kann mir auch vorstellen, dass ich, so wie ich mich kenne, gerne auch andere Sachen machen würde, worauf ich mich sehr konzentrieren müsste, wie zum Beispiel jetzt auch mal irgendwann mal einen Ironman machen zu wollen. Ja. Aha, okay. Ja, deswegen will ich so einen kleinen Grundstein dafür dieses Jahr auch mal legen, dass ich eine Olympische machen möchte. Wo, weiß ich noch nicht. Der Neuwied würde sich ja anbieten, falls sie den nochmal machen, weil der war gar nicht so schlecht. Und eventuell so Richtung Ende Sommer dann doch nochmal eine Halb... Mitteldistanz. Mitteldistanz, ja. Genau. Eine Mitteldistanz zu machen, da würde sich ja meiner Meinung nach einfach für mich Köln anbieten oder irgendwas anderes. Ich weiß nicht. Das sind jetzt mal so ein bisschen in, also da kann ich noch nicht reinblicken in die Zukunft. Da würde ich sogar vielleicht Also ich würde gerne, was ich mir für nächstes Jahr wünschen würde, wenn ich mir was wünschen darf, hier kurz vor Weihnachten, mit dir zusammen einen zu machen, aber nicht als Staffel, sondern einfach zusammen als Athleten. Mitteldistanz oder überhaupt Triathlon? Ein Triathlon an sich, was du halt möchtest, das wäre sowas. Wenn du sagst, du würdest gerne mal Olympische machen hier und da, dann würde ich... Okay. Dann würde ich sagen, ja, lass uns da mal hin, weil du zum Beispiel hast du ja gesagt, hier da bei Kochen da hinten in der Ecke, deinem Mosel-Triathlon, der ist auch sehr bergig. Ja, wobei ich gehört habe, dass der nächstes Jahr gar nicht stattfindet. Das weiß ich nicht. Da habe ich irgendwo was gelesen, dass der jetzt irgendwie, dass die 2018 ausfallen lassen und es 2019 war. Aber da weiß ich jetzt nichts Offizielles dazu. Ja, also wenn ich jetzt so mal auf 2018 blicke, also ich bin jetzt für den Exterra angemeldet im August und da freue ich mich mega drauf. Wenigstens hat einer von uns mal was gemacht. Genau. Ja, da muss man, ich meine, bei so Sachen muss man auch schnell sein, weil der ist zwar, glaube ich, noch nicht komplett ausgebucht, aber das wird nicht lange dauern. Also da darf man nicht allzu lange fackeln. Also ist meine Erfahrung. Exterra sind natürlich für mich die Dinger, die mich schon, wo ich schon seit Jahren so die Vorliebe für hege. Aber das bleibt eigentlich für mich so der Wettkampf nächstes Jahr. Alles andere kommt, wenn dann kurzfristig, spontan, der Vulkan Trail natürlich in Schotten, den werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Inwieweit da jetzt irgendwie auf Zeit, das weiß ich jetzt nicht, aber ich würde ihn auf jeden Fall mitlaufen wollen. Gehört schon fast zur Tradition bei mir und ich mag einfach dieses Drumherum in Schotten und auch die ganze Gegend, das gefällt mir sehr. Aber ansonsten will ich so ähnlich wie dieses Jahr einfach so das Training genießen, ne? Und du kennst mich ja auch, ich bin ja auch jemand, der gerne auch so die Art und Weise, wie eine trainiert, auch gerne mal ändert und jetzt momentan lege ich sehr großen Wert oder Schwerpunkt auf dem Schwimmen. Dazu kommt auch relativ viel Krafttraining, was ich mache, und das will ich erstmal so fortführen und das wird sich auch bis nächstes Jahr früher nicht ändern. Das Radfahren spielt immer bei mir auch eine Rolle, vielleicht jetzt nicht so groß wie das Schwimmen, aber ja, da will ich mich einfach ausprobieren. Da will ich gucken, was geht, weißt du, und da will ich auch mal schauen, dass ich jetzt, und dafür brauche ich auch eigentlich, bin ich da so wirklich in mich gegangen, habe mir gedacht, brauche ich wirklich die Langdistanz in Köln, dieses Schwimmen, diese 6 Kilometer, eigentlich kann ich sowas auch für mich machen. Ob jetzt im Schwimmbad oder draußen irgendwo, das weiß ich noch nicht. Ich schaue einfach mal, wann es einfach zeitlich passt und so weiter. Aber das werde ich irgendwann nächstes Jahr, Frühjahr, irgendwie so in dem Zeitraum April, Mai, Juni, hängt auch natürlich auch vom Wetter ab, sowas in die Richtung machen. Was ich sehr gerne machen würde, ist halt so ein 10-Kilometer-Schwimmen. Und ich glaube, 10 Kilometer beim Schwimmen, das geht schon so langsam Richtung Marathondistanz. Ich weiß es nicht, aber könnte mir vorstellen. aber da hätte ich richtig Bock drauf. Mal wirklich, ich habe schon mal erwähnt, also meine längste Einheit im Training war mal 5 Kilometer. Im Wettkampf ist es halt die Ironman-Distanz von 3,8. Aber ich konnte mir echt vorstellen, viel, viel länger zu gehen und also wirklich tatsächlich so Richtung 10 Kilometer zu gehen. Und darauf habe ich richtig Bock. Und da werde ich mich wohl ausprobieren. Ja, und dann fängt irgendwann das Training für Exterra und da werde ich auch bestimmt so den einen oder anderen Wettkampf mitnehmen und da können wir halt gucken, ob da was passt, ja. Aber eine Frage zu deinem 10 Kilometer Vorhaben. Wenn du jetzt das sind ja 10 Kilometer. Momentan schwimmst du im Schwimmbad so was, halbe Stunde bis eine Stunde? Ja. Das sind ja auf jeden Fall mehr Stunden dann. Ja. Meine Frage ist, du kannst ja jetzt nicht aus dem Stegreif, sag ich jetzt mal, in 2 Monaten 10 Kilometer schwimmen, sondern du müsstest ja irgendwann nochmal die Distanz ein bisschen verlängern, dass du kannst ja nicht von, eine halbe, dreiviertel Stunde auf 10 Kilometer dann. Also wie würdest du das strukturieren, dass du dann... Also ich bin ein Fan von Reverse Periodization. Das heißt, mein Training sieht nicht so aus, wie das üblicherweise jetzt so vonstatten geht, dass man halt im Winter so den Grundlagenblock hinlegt und viele ruhige Kilometer macht, die Ausdauer es aufbaut, sich da wirklich so eine richtig solide Ausdauer aufbaut und das wird dann halt zum Frühjahr dann auch verschärft durch viele Intervalle, ne, und auch hier und da Wettkämpfe und so weiter. Das ist so der normale Weg oder so die Trainingslehre. Also ich gehe lieber oder mir passt eher so die genau der umgekehrte Weg, deshalb auch die Reverse Periodization. Ich trainiere im Winter eher kurz und schnell und mache viele hochintensive auch Intervalle beim Schwimmen, auch wie beim Radfahren übrigens auch. Und das wird dann halt im Laufe der nächsten Monate, wird sich das verändern und wird gehen Richtung etwas wettkampfspezifischer oder halt länger. Ja, dann halt auch etwas ruhiger. Ne? Also so, ich schwimme jetzt, meine Schwimmeinheiten haben jetzt im Durchschnitt um die 2000 Meter. Ne? Mal schwimme ich auch mal 3, mal schwimme ich mal 1500, aber so im Durchschnitt sind es 2. Also das wird sich Februar, März werden die Einheiten dann halt immer länger. Im April, wenn das Wetter auch so langsam besser wird, dann fange ich an, so langsam drüber nachzudenken, wo ich halt so ein lange Schwimmen mal machen könnte. Und dementsprechend wird das Training auch darauf ausgerichtet, ja. Naja, auf jeden Fall bin ich da mal sehr gespannt, wie das so vonstatten geht, weil ich denke, viele, die das dann halt machen, machen das ja schon, trainieren ja schon lange drauf hin und so. Ich muss dir aber sagen, dass ich meine, ich habe ja meine Bestzeit auf der Ironman-Strecke in der Staffel in Rot aufgestellt von 1 Stunde und 20 Sekunden, was ungefähr genauso sich anfühlt wie jetzt im Marathon in 3 Stunden und 20 Sekunden zu laufen. Ich habe dafür trainiert, ich habe dafür nie länger als 2000 Meter gemacht. Ne, und die eigentliche Strecke ist ja eigentlich nochmal 1800 Meter länger, aber ich habe dafür halt wirklich sehr viele harte Intervalle gemacht, bin wirklich, wie gesagt, relativ kurz immer geschwommen, aber dann halt wirklich sehr oft im Wettkampftempo, sehr oft über dem Wettkampftempo und es hat gepasst. Ich hatte nie bei dem Wettkampf das Gefühl, dass ich da jetzt irgendwie so nach 1000, 1500 Meter oder so hatte ich nie das Gefühl, boah, ich kann nicht mehr oder jetzt auch zum Schluss des Schwimmens konnte ich immer so vom Gefühl her meine Pace halten. Das hat gepasst, ja. Das, was ich jetzt anspreche, ist ein bisschen, das reißt uns jetzt gerade ein bisschen raus aus diesen ganzen Themen, die wir hier haben, aber mir ist gerade aufgefallen, du warst sehr, sehr unglücklich mit deiner Uhr. Und so eine Aktion mit 10 Kilometer Schwimmen, wenn du es jetzt nicht unbedingt auf Bahn machst, vielleicht sogar erst recht, wenn du es auf Bahn machst, weiß ich nicht, wie du das jetzt siehst, braucht man auch eine gescheite Uhr. Die habe ich ja jetzt. Und genau, und du hast jetzt auch eine neue Uhr und ich habe nur eine Sprachnachricht von dir bekommen, wo du sehr begeistert davon warst, weil du hast schon eine Einheit hinter dir damit. Also mehrere, ich habe schon mehrere Einheiten mit der Uhr gemacht. Ja, also gerade im Wasser und das habe ich auch schon in der letzten Folge gesagt, gerade da, das war der Grund, warum ich mir jetzt die Garmin geholt habe, einfach die Polar finde ich nie so ganz geeignet ist für Schwimmen. Ich meine, die ist okay, klar, die kann man benutzen, aber wie gesagt, da gibt's halt so Kleinigkeiten, die mir halt nicht gepasst haben und das ist halt mit der Garmin. Die Garmin funktioniert da im Wasser anders, ne? Zum Beispiel die Pausen zwischen den Intervallen werden einfach nicht mitgezählt, da wird nur die reine das reine Schwimmen gezählt. Und von daher, aber auch so mit der Uhr an sich, da bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden. Ja, wir hatten das ja auch da mit der Episode mit Daniel, wo wir uns die einfach so unterhalten hatten, dass es auch manchmal wichtig ist, einfach die genaue Einheit, also ich meine, wenn du weißt, dass ein Becken 50 Meter ist und du schwimmst hin und her und die Uhr zeigt es einfach nicht an, dass so 100 oder 200 Meter geschwimmen sind, sondern 100, das ärgert einen dann doch schon. Also das kann ich verstehen. Ich meine, wenn ich jetzt weiß, dass meine Strecke 10 Kilometer ist und die Uhr zeigt aber 11 an oder nur 9,5 oder sowas, denke ich mir doch, was für eine Scheiße. Das ist einfach, dass das da nicht richtig geregelt ist. Dementsprechend ärgert das einen auch wirklich, weil man sich so ein bisschen ja betrogen fühlt oder man hat das Gefühl, dass man andere betrügt, wenn man das jetzt öffentlich stellt. Also ich weiß jetzt, gut, das wissen die Leute halt nicht, aber trotzdem ist es halt, finde ich, so ein bisschen. Ja, aber das ist ja oft so, ne? Aber das ist ja auch gerade wenn man die Einheiten dann auf Strava ja hochlädt, ne, die man jetzt irgendwie auf Polar oder Garmin aufgenommen hat, dann hast du oft Abweichung, ne? Also das sieht man sehr oft jetzt bei Marathons zum Beispiel, ne? Wenn du jetzt da siehst, wenn du mehrere hast, irgendwie, die du verfolgst, die den gleichen Marathon gelaufen sind zum Beispiel, da siehst du bei dem einen 41,2, bei dem anderen siehst du 43 und der dritte hat ja knapp 41, weißt genau. Du, das ist diese Umrechnung, die stimmen da irgendwie nicht immer, aber gut. Aber dieses Problem hatte ich ja auch. Also ich habe jetzt gerade dieses Jahr 2 Marathons hinter mir und ich hatte beide Male über 43, glaube ich, sogar da stehen. Und ich bin jetzt mal gespannt mit der Uhr, wie es da aussieht, ob die jetzt genau das zeigt oder mir auch etwas anderes. Na gut, dass jetzt jede Strecke, wenn das jetzt 200 Meter mehr ist oder nicht, kann ich jetzt, ich meine, im Endeffekt schneidet man ja auch ein bisschen die Kurven und so, das kann ja schon ja. Vorkommen, ja klar, aber im Endeffekt, das ist ja schon manchmal ein Kilometer mehr, den ich ja dann laufe. Ich glaube, in Florenz war das ja so und das kann ja irgendwie auch nicht sein, zumindest. Wo wir gerade von Uhren sprechen, dann nutze ich einfach mal die Chance und falls jemand von den Zuhörern Interesse am Polar V800 hat, kann er sich gerne melden. Die kriegt er von mir für billig Geld, weil ich meine, dafür, dass sie jetzt einfach nur rumliegt, wäre es auch zu schade. Um beim Laufen funktioniert sie tadellos, von daher, gerne mal Zuschriften. Wechselzone podcast@gmail.com. Ja, oder auch halt Facebook. Oder genau, meldet euch beim Adi persönlich. Genau, weil ansonsten verstaubt sie im Schrank. Wie du schon angedeutet hast, nächstes Jahr wird auch Krafttraining eine besondere Rolle bei deinem Training spielen. Ist ja auch sehr wichtig fürs Schwimmen, damit man dann die Kraft fürs Schwimmen holt. Hast du denn noch irgendwelche Wünsche für nächstes Jahr, was du noch in deiner Folterkammer brauchst? Nee, eigentlich fällt mir jetzt so ad hoc nichts ein. Also eigentlich habe ich alles, was ich mir da so wünschen kann. Also mehr brauche ich nicht. Ich mache im Endeffekt auch nur Grundübungen, ne, mit Kreuzheben, Bankdrücken, Kniebeugen und Überkopfdrücken. Und dafür habe ich eigentlich alles. Ne? Warum? Ist es noch ein Weihnachtsgeschenk? Nein, ein Weihnachtsgeschenk habe ich schon. Aber nee, ich hat mich jetzt immer interessiert, ob vielleicht noch irgendwas bei dir auf dem Zettel steht. Hast du ja manchmal, wo du sagst, ein Rudergerät zum Beispiel, aber das hast du ja auf der Arbeit. Genau. Ja, ansonsten hast du ja dein hohes Ziel, sage ich jetzt mal, die 10 Kilometer einfach so zu laufen. Ja, hohes Ziel. Also ich habe da kein Zeitziel. Ne? Ich möchte einfach diese Strecke schaffen. Also ich will einfach mal gucken, wie es sich anfühlt, da jetzt wirklich, keine Ahnung, was brauche ich denn dafür? Deutlich über 2 Stunden, das auf jeden Fall. Und einfach mal so diese Strecke durchschwimmen. Ich meine, ich baue das Ganze mal ja sehr behutsam auf. Und ich habe ja auch schon letztens erwähnt, dass ich momentan so den Schwerpunkt, mein Schwerpunkt liegt auf sehr kurzen Strecken. Also ich schwimme Strecken bis zu 400 Meter. Beziehungsweise ich versuche mich auf 400 Meter zu konzentrieren und versuche da jetzt irgendwie meine Zeit immer zu drücken und das klappt ganz gut. Und wie gesagt, das wird dann halt zum Frühjahr immer länger und immer länger und dann schauen wir mal. Ich mache das so ziemlich nach Gefühl, weißt du. Also wenn ich dann jetzt merke, okay, das könnte jetzt vom Training her passen, dann versuche ich das einfach mal, weißt du, das, ich habe mir auch mal Gedanken gemacht, was nächstes Jahr irgendwie mal was Besonderes mache, und ehrlich gesagt, ich würde gerne sowas machen wie der Niklas, sowas in der Art, wo er ist ja nach Frankreich, also nach Paris, glaube ich, ist er, mit dem Fahrrad, aber ich würde auch gerne irgendwie so eine Fahrradtour machen, vielleicht über ein Wochenende halt mal, keine Ahnung, hierher mit dem Rad oder so, weißt du, ich meine, irgendwie sowas Cooles, vielleicht auch irgendwie eine coole Stadt oder so zu fahren mal von da nach da oder so, auf sowas hätte ich auch mal Lust. Also es, ich würde auf jeden Fall gerne nächstes Jahr wieder versteckt ein bisschen mit dem Fahrrad fahren, zumindest deutlich mehr als dieses Jahr. Das war ja, glaube ich, mit zweimal mit dem Mountainbike war ich draußen. Das liegt aber auch daran, dass mein Rennrad einfach gar nicht fit ist. Da müssen einige Sachen gemacht werden. Das wird aber so passieren, weil ich ja die Staffel nächstes Jahr als Radfahrer... Genau, da solltest du schon mal versteckt Radfahren dafür. Genau. Vor allem auch, weil die Strecke im Siebengebirge nicht so ganz einfach ist. Ne? Also es ist ja nichts Flaches, da gibt es ja auch schon ein paar Steigungen zu bewältigen. Ja, und deswegen kann man da ja auch was Gutes mitnehmen und des Weiteren, ja, das ist halt so ein kleines privates Ziel, sage ich jetzt mal, das muss ich, ja, ich meine, im Endeffekt ist das ja auch hilfreich fürs Training, wenn man jetzt ein bisschen mehr Rad fährt. Das ist so meins, was ich sagen würde, das ist mein privates Ziel für nächstes Jahr. Okay. Auf jeden Fall, was wir nochmal erwähnen wollten, was uns sehr wichtig ist auch, der Podcast wird nicht untergehen. Warum denn auch? Also wir planen ja auch sogar für nächstes Jahr, planen wir vielleicht nochmal die eine oder andere Veränderung, planen wir so ein paar Neuigkeiten. Lasst euch einfach mal überraschen, da wollen wir jetzt halt noch nichts großartig hier verraten, weil da jetzt noch nichts Konkretes jetzt irgendwie wir da diesbezüglich unternommen haben. Es sind alles so Planungsgeschichten. Aber wir wollen euch jetzt auch nochmal bei Laune halten, sage ich mal, und euch immer wieder mal was Neues bieten. Genau. Muss ja ein bisschen verändern, sage ich jetzt mal. Wir haben auf jeden Fall noch ein paar Themen, die wir gerne abarbeiten wollten dieses Jahr. Es hat aber nicht geklappt oder der ein oder andere Interviewpartner konnte nicht. Ist schwierig, manchmal Termine zu bekommen. Was ich persönlich immer cool fand, waren halt auch die Episoden mit den Jungs von Laufen Liebe Erdnussbutter, mal an dieser Stelle hier grüßen. Auch was ich ganz richtig cool fand, war damals die Episode mit Flo vom Schnaufcast. Das ist halt sowas, wo man, finde ich, ein bisschen dieselbe Sprache spricht. Was ich meine? Man hat sofort einen gleichen Nenner. Und es ist halt auch so, ich finde, gerade an der letzten Episode mit dem Daniel hat man gesehen, wie wir einfach, wir haben gar keinen Plan gehabt, was wir reden. Eigentlich, der Daniel kam hierher, wir haben einfach uns unterhalten. Ja, und das ist, finde ich, eine unserer besseren Episoden geworden. So. Die mit Flo, mit, ja, was eigentlich ein Interview war, mehr oder weniger, war dann auch so ganz ungezwungen, weiß ich mal. Das ist einfach so, wir hatten da eine richtig coole Zeit und das ist halt, was ich auch, wo ich mich erstmal bei allen Interviewpartnern, die sich dann zur Verfügung gestellt haben oder die es auch ermöglicht haben, was nicht immer einfach ist, und das sieht man ja auch immer, wenn man jetzt so einen Podcast auch plant und so, bedanken. Und ganz besonders bei den Zuhörern, ich glaube, wir hätten uns beide gar nicht erträumt, dass es dann so viele sind oder dass, ja, wir haben es einfach so gestartet, dann haben wir aus Lust und Laune, weil wir selber gerne Podcast hören. Und ich meine... Genau, wir haben es einfach ohne Erwartung das Ganze gestartet und so wie sich's entwickelt und wir wachsen stetig und das macht richtig Laune. Es macht richtig Laune mit euch und ja, nochmal echt... dickes Dankeschön auch für die vielen Zuschriften und Es ist ja aber auch so, muss man dazu noch sagen, wir würden vielleicht nicht so am Ball bleiben, wenn es nicht so wachsen würde. Was ich meine? Ich meine, im Endeffekt manchmal ist es motiviert. Manchmal ist es halt auch nicht einfach. Man hat auch nicht unbedingt noch Zeit und Muße, dann was zu machen. Aber da wir uns das immer so auf die Fahnen geschrieben haben, spätestens nach eineinhalb Wochen, sage ich jetzt mal, wieder die nächste Episode, kriegen wir das dann doch irgendwie wieder hin. Themen gibt's natürlich genug. Man kann ja über so viele Sachen sprechen und es passiert ja auch immer und immer wieder was. Und ich denke, nächstes Jahr wird's nochmal ein Stückchen besser, würde ich mal sagen. Naja, wir versuchen auch uns, sage ich mal, was unsere Hard- und Software angeht, da immer zu verbessern. Wir wissen selbst, wir haben auch diesbezüglich hier und die ein oder andere Zuschrift bekommen, dass unsere Klangqualität nicht immer so 1A ist. Daran arbeiten wir immer wieder. Wir sind noch nicht auf dem besten Nenner, aber wir sind, denke ich, auf einem guten Weg und Genau. Diesbezüglich habe ich auch schon mal ein paar Zuschriften bekommen, dass es immer besser wird. Also es gibt solche, ja, manchmal kann man auch gar nichts dran ändern. Da ist es einfach nicht so, wie es sein sollte. Man versucht zu retten, was zu retten ist, aber ja. Ja, eigentlich ist alles gesagt, würde ich sagen. Ja, ansonsten, was übrig bleibt, ist auf jeden Fall, ja, vielen Dank für die guten Rezensionen bei iTunes und sehr gerne weiter. Wir freuen uns immer über mal 5 Sternchen oder mal eine Rezension bei iTunes oder auf unserer Facebook-Seite oder bei Strava. Da fehlen auch noch ein paar Leute bis zu 100, oder Lukas? Das ist ja so vor allem dein Anliegen. Ja, 8 Leute noch, habe ich vorhin gesehen. 8 Leute stand diese Aufnahme am 20. Dezember. Ihr habt noch 11 Tage, meinen Weihnachtswunsch zu erfüllen. Genau. Oder 4. In 4 Tagen wäre es natürlich auch super, wenn ihr bis dahin alle... Also es hören mehr als 100 Leute diesen Podcast, also diejenigen, die sich noch nicht angemeldet haben und bei Strava sind, macht das bitte, nachdem ihr jetzt hier mal kurz Pause gedrückt habt und auf Strava gegangen seid, wechselt so eine Podcast. Ja. Das war's, kein Club oder so. Nö, nicht. Wechselt so eine Podcast, einfach eingeben, bei Clubs suchen und dann findet ihr uns, genau. Und ja. Von meiner Seite auch sehr vielen Dank für euer sehr positives Feedback über das gesamte Jahr, dass ihr uns ein Jahr oder auch nur ein halbes oder 3 Monate hört. Und wir sind auf jeden Fall dankbar für jeden von euch. Genau. Also, was noch übrig geblieben ist, würde ich sagen, ist auf Wiedersehen zu sagen. Genau. Alles gesagt. Wir gehen jetzt Kuchen essen.